Wir wollen euren Jesus nicht, das alte Judenschwein. Sechs Kreuze kriechen kann nichts für euer sein. Die Bibel und das Kruzifix, sie sollen Geier holen. Wir wollen euren Pfaffen nicht und euren Schweinepapst aus Polen. Weil Vater Mozart soll unser Herrgott sein. Weil Vater Mozart und Germanien befreien. Einst gab es die Inquisition, nach allen wohl bekannt. Deutsche Frauen als Hexen, zu Tausenden verbrannt. Doch heute macht ihr auf menschlich und wollt den Frieden schaffen. Ich grüß an jede Kirchentür, Frieden schaffen ohne Pfaffen. Weil Vater Mozart soll unser Herrgott sein. Weil Vater Mozart und Germanien befreien. Jetzt bitte zu deinem Judengott, er hört dich nicht.